Strukturen aufzudecken, die sie möglich gemacht haben. Die alte Parteiführung ist zwar heute geschlossen zurückgetreten, aber nach wie vor existiert der alte Apparat. Gegen diesen alten Apparat hat auch dieser neue Ausschuss zu kämpfen. Wie weit er damit kommt, das weiß er sicher selbst noch nicht. Hier wird allgemein doch darüber nachgedacht, ob nicht die ganze Partei so angeschlagen ist, dass sie kurz vor der Spaltung steht. Seit Wochen wird Egon Krenz, der Staatschef und bis heute ja auch SED-Parteichef, immer wieder aus der Bevölkerung der DDR unter Beschuss genommen, auch aus den eigenen Parteireihen. Bis heute kämpfte er um seine Position und um seine Politik. Wer soll diesem Mann glauben? Dies fragten nicht nur die vielen hunderttausend Demonstranten in der DDR immer wieder. Kritik am ersten Mann der Partei, dem früheren Verfechter des harten Kurses, kam zunehmend lauter auch aus der SED. 47 Tage nach der Wende, Egon Krenz vor dem Ende. Und ich werde dem Zentralkomitee unserer Partei von den Stimmungen, die hier vorgetragen worden sind, berichten. Ich werde außerdem, Genossinnen und Genossen, hier vor euch bekunden, dass ich es für nicht vereinbar halte, Amtsmissbrauch und alles, was mit Korruption zusammenhängt, in Verbindung mit einem Parteimitglied zu bringen. 18. Oktober, zwei Tage nach der ersten Massendemonstration in Leipzig, wird Krenz SED-Generalsekretär. Nach 18 Jahren musste Erich Honecker gehen, abgelöst von seinem Musterschüler. Nun, ich habe im Zentralkomitee gesagt, Zeichen eines neuen Stils. Einen Tag danach bereits, Zeichen des neuen Stils, Krenz für viele eine Übergangslösung, erläutert Kirchenvertretern die Wende. 24. Oktober, der neue Parteichef wird zum Vorsitzenden des Staatsrates gewählt. Nach und nach wechselt er die alte Garde aus, verkündet eine Amnestie für Flüchtlinge, verspricht Reiseerleichterungen. 1. November in Moskau, erster Auslandsbesuch. Von Gorbatschows Perestroika will die DDR ab sofort lernen. 9. November, das Zeichen der Wende. 28 Jahre nach dem Mauerbau, Krenz öffnet die Grenze. Er verspricht freie Wahlen. 13. November, den bislang kaltgestellten Dresdner SED-Chef Motrow wählt die Volkskammer zum neuen Ministerpräsidenten. Reformer regieren nun die DDR. 17 Tage später wird das Machtmonopol der SED aus der Verfassung gestrichen. Abrupt gestoppt worden ist die Karriere des DDR-Staatssekretärs Alexander Schalk-Golodkowski. Davon war vorhin schon die Rede. Er galt als der wichtigste Devisenbeschaffer. Auch in der Bundesrepublik war er ein gern gesehener Unterhändler. Zusammen mit Franz Josef Strauß hatte er 1983 den Milliardenkredit für die DDR zustande gebracht. Aber auch in anderen Geschäften kannte er sich aus, etwa im Waffenhandel. Jetzt stolperte er über unbeantwortete Fragen. Auf der Leipziger Messe im September dieses Jahres spielte Alexander Schalk-Golodkowski als oberster Devisenbeschaffer der DDR zwar eine wichtige Rolle. Kein Bild, kein Foto von ihm jedoch. Für viele war er der Staatssekretär, den keiner kennt, die graue Eminenz im Hintergrund. Aber Ende Oktober, als die Probleme der DDR-Wirtschaft bereits öffentlich diskutiert wurden, trat er erstmals in einer Fernsehsendung auf. Dr. Alexander Schalk, ZK-Mitglied ebenfalls, zum allerersten Mal im Fernsehen. In der Gesprächsrunde geht es um Geld und Devisen und wie man diese beschafft. Ich möchte nicht jetzt weiter ausdehnen, aber eins ist sicher, wir befinden uns wie in einer Familie. Das Familienbudget ist vorhanden und kann nur verbraucht werden, was man selber erwirtschaftet. Bei seinem Bestreben, möglichst viele Devisenquellen für die DDR zu erschließen, war er auch auf vielen Gebieten tätig und operierte häufig am Rande der Legalität. Und dass es für Mitglieder des Politbüros Vergünstigungen gab, dass einige sogar Geld im Ausland anlegen konnten, das hat sich in der DDR herumgesprochen, als Ende November Kanzleramtsminister Seiters auch Golodkowski bei seinem Besuch in Ostberlin traf. Über den Rostocker Hafen, das wird Tage danach bekannt, hat es einen illegalen Waffenhandel nach Nahost, Afrika und Südamerika gegeben. Wo die Devisenerlöse dafür geblieben sind, weiß niemand. Aber die Volkskammer fängt an, Fragen zu stellen. Ich stelle jetzt hier den Antrag, dass hier vor uns der Mann mal auftritt, der über die Devisen in der DDR Bescheid weiß. Das ist der Alexander Schalk-Golodkowski. Es ist raus. Bürger haben zusammen mit Journalisten das Waffenlager gefunden, das mitten in einer Wohnsiedlung in der Nähe von Rostock liegt und das Schalk-Golodkowski jetzt Kopf und Kragen kosten wird. Wieder war es der Druck von unten, der in der DDR in dieser Zeit für Bewegung sorgt. Ministerpräsident Modrow heute. Die Regierung hat alle Maßnahmen heute früh, nachdem ich informiert wurde, sofort eingeleitet, um zu verhindern, dass unserem Land durch einen solchen Schritt, durch einen solchen Verrat ein Schaden entsteht, sodass ich zunächst sagen kann, dieser Teil ist geschehen. Und ich habe den Staatsanwalt aufgefordert, von seiner Seite aus nun das Notwendige zu tun. Eine weit über 1000 Kilometer lange Menschenkette zog sich heute durch die DDR und durch Ost-Berlin. Von Nord nach Süd, von West nach Ost, von Sassnitz nach Zittau, von Hirschberg nach Schwedt, von Eisenach nach Bautzen, von Erfurt bis zur Grenze bei Coburg. Ihr Wort für den Tag lautete Einheit für unser Land. Auf der Fernstraße 96 im Bezirk Potsdam. Auf weiten Teilen der vorgesehenen Route im Lande konnte die Menschenkette nicht geschlossen werden. Noch immer haben die Oppositionsgruppen fast keine Möglichkeiten, zentral zu informieren. Viele sahen in der Menschenkette auch eine Chance, für die Einheit der Deutschen zu demonstrieren. Warum sie auf die Straße gehen, stimmen aus Potsdam. Wir möchten immer, so wie heute, hier vor Ihnen unsere Meinung sagen können. Wir möchten natürlich auch fahren können. Und wir möchten natürlich auch, dass vielleicht Deutschland eines Tages ein gutes, ein schönes Deutschland wird, worauf die Welt mit Achtung schauen kann. Wie groß die Korruption war, das hat wahrscheinlich kaum jemand, zumindest von denen, die hier stehen, vermutet, dass wir praktisch so über Jahre betrogen worden sind, dass unsere Führung gelebt hat wie Gott in Frankreich und wir praktisch mit dem zufrieden sein mussten, was man uns hier geboten hat. Und es war leider nicht sehr viel. Berlin-Prenzlauer Berg, Treffpunkt der Menschenketten von Nord nach Süd und Ost nach West. Als die Idee dazu entstand, war die Mauer noch nicht geöffnet. Was war Ihre konkrete Erfahrung bei der Durchführung, bei der Organisation? Wir haben dazu aufgerufen, organisieren musste sie das Volk selber. Also die Bürgerforen, die Initiativgruppen, die es gibt. Jetzt müssen die Bürger zeigen, dass sie beweglich sind. Die SED vor dem Ende. Dazu der Kommentar von Klaus Bresser. Eine Revolution ist im Gange und sie fegt die hinweg, die noch vor Wochen huldvoll von den Tribünen winkten. Es genügte nicht, dass die SED ihren Führungsanspruch aufgegeben hat. Es genügte nicht, dass Ministerpräsident Modrow die einst allmächtige Partei nur noch als Juniorpartner einer künftigen Regierung anbot. Nein, das Volk will nichts, aber auch gar nichts mehr wissen vom alten Regime, fühlt sich verraten und verkauft, ist deshalb ein für allemal fertig mit ihm. Wir glauben dir nicht, schrie die Menge dem Generalsekretär Krenz entgegen und pfiff ihn aus dem Amt. Dem Druck des Volkes, das ist heute endgültig klar geworden, kann die seit 40 Jahren herrschende Partei nicht mehr standhalten. Bevor die Menge die SED-Führung aus Büros und Villen gejagt hätte, kippt die Partei selber, Zentralkomitee, Politbüro und mit ihnen die Übergangserscheinung Krenz. Die SED weiß wohl viel besser als alle Außenstehenden, wie groß der Zorn der Bevölkerung ist. Sie tut deshalb ein Übriges, wirft alle jene aus der Partei heraus oder sperrt sie sogar hinter Gitter, die bisher ganz oben waren im Arbeiter- und Bauernstaat. Die SED will sich retten vor dem Volk, tut alles, um bei den Wahlen im nächsten Jahr nicht sang- und klanglos unterzugehen. Die anderen Parteien und die Oppositionsgruppen sind jetzt mehr denn je aufgerufen, den Menschen, die klargemacht haben, was sie nicht mehr wollen, eine Alternative, eine Zukunft anzubieten. In der DDR ist Revolution, eine gewaltlose Revolution. Deshalb ist sie so überzeugend, so beeindruckend, dass auch die beiden mächtigsten Männer der Welt heute auf Malta die Veränderungen in Deutschland nur staunend zur Kenntnis nehmen konnten. Wir werden da nichts diktieren, erklärten Bush und Gorbatschow, die Menschen bestimmen. Und wirklich, nicht Staatsmänner sind es, die jetzt Geschichte machen, es ist das Volk. Schauplatz Malta. Zum Abschluss ihres Treffens äußerten sich der sowjetische Staatsanwaltschef Gorbatschow und US-Präsident Bush also auch zur deutschen Frage. Beide Staatsmänner vertraten die Auffassung, dass sie Veränderungen in Deutschland und in Europa nicht beeinflussen wollten. Bush und Gorbatschow bezeichneten ihre Gespräche als erfolgreich. Sie vereinbarten ein weiteres Treffen im Juni nächsten Jahres in Washington und ferner die Unterzeichnung zweier Abrüstungsverträge. Der Premierengipfel zwischen Bush und Gorbatschow ist beendet. Nach Sturm, Improvisation und 8 Stunden Verhandlungen, Bush nimmt Abschied und mit seiner Air Force One Kurs auf Brüssel ein Treffen mit den NATO-Verbündeten steht bevor. Nur wenig später, die Ehrenkompanie tritt an für Gorbatschow. Er verlässt die Mittelmeerinsel Richtung Moskau. So stürmisch für ihn Malta war, Sturm erwartet ihn auch zu Hause. Und so hat es heute Morgen begonnen. Die Sowjets lassen die Amerikaner wissen, Gorbatschow möchte den Weg zum Kreuzer Belnap lieber vermeiden. So geht Bush den beschwerlichen Weg übers unruhige Wasser. Mit guten Nachrichten übrigens. Ein Vertrag über strategische Waffen ist möglich, sagt er. Wir sind uns sehr, sehr nahe gekommen. Fragen des Protokolls, kommentiert er seine unfreiwillige Fahrt zu Gorbatschow, sind nicht wichtig. Wesentlich ist, dass wir Zeit haben zu reden. So stürmisch die See auch heute noch war, das Verhandlungsklima auf der Maxim Gorki blieb optimistisch, fast herzlich. Bush und Gorbatschow haben zueinander gefunden, so scheint es. Der schmale Verhandlungstisch im Lesesaal der Maxim Gorki hat Differenzen verkleinert. Ein ganzer Katalog von Fragen wurden abgehakt. Hinterher sprachen beide Präsidenten, auf den Gipfel von Malta bezogen, nur in Erfolgsattributen. Danach zum ersten Mal überhaupt nicht nur eine gemeinsame Erklärung, sondern eine gemeinsame Pressekonferenz. Spontan und improvisiert wie fast alles auf diesem ungewöhnlichen Gipfel von Malta. Anderthalb Stunden stellen sich Bush und Gorbatschow den Fragen der Journalisten. Und so, wie sie gemeinsam agierten, wurde deutlich, das oft vermutete Eis zwischen den beiden ist ganz offensichtlich geschmolzen. Ob sie sich mögen, wurden sie gefragt. Ich denke, sagte Bush, wir haben eine gute Beziehung zueinander. Und ich glaube, das hilft jeder Seite, offen zu sein, Differenzen zu benennen, ebenso wie gemeinsame Positionen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, ich hätte kaum ein besseres Ergebnis von diesem Gipfel, der kein Gipfel ist, erwarten können. Persönliche Kontakte, antwortet Gorbatschow, sind natürlich wichtig. Sie helfen uns, unsere Verantwortung besser wahrzunehmen und aufeinander zu reagieren und zu handeln. Aber natürlich können wir nicht nur aufgrund persönlicher Beziehungen Grundsätze opfern. Auf der turbulenten Abschiedsveranstaltung der beiden Präsidenten blieb George Bush trotz lockerer und guter Stimmung seinem Kurs treu. Zurückhaltung, das galt auch für die deutsche Frage. Wir versuchen so zu handeln, wie Präsident Gorbatschow es umschrieben hat, mit Vorsicht. Wir gehen nicht auf die Berliner Mauer, um zu demonstrieren, wie glücklich wir über den Wandel sind. Natürlich sind wir glücklich darüber. Wir stehen zum Konzept dauerhafter Grenzen. Ich habe Präsident Gorbatschow erklärt, dass wir von uns aus nichts tun wollen, was unrealistisch ist und irgendein Land wieder zurückwirft. Wie auf den meisten Gebieten, so hat vor allem in der Deutschlandfrage Malta nur die Spitze des politischen Eisbergs offenbart. Erst nach den Gesprächen heute und morgen in Brüssel wird etwas mehr Klarheit herrschen. Aber auch dann werden wir längst noch nicht alles wissen. Bush hat seine Gegensätze zu Gorbatschow nicht vertuscht. Sie betreffen vor allem die Lateinamerika-Politik. Alles in allem jedoch wird er zufrieden nach Hause fahren. Gorbatschow hat ihn mit seinen befürchteten, überraschenden Ideen nicht überfallen. Und für den auf Juni 1990 festgesetzten Washingtoner Gipfel sind handfeste Ergebnisse und Abrüstungsverträge vorbereitet. So konnte er seine Unterstützung für Gorbatschow wiederholen. Es gibt enormen Respekt und Zuspruch bei uns dafür, wie Gorbatschow sich für friedlichen Wandel in Europa eingesetzt hat. So hat dieses Treffen alles erfüllt, was ich mir erhofft hatte. Präsident Gorbatschow wich vor der Frage nach Deutschland und dem Einigungsstreben der Deutschen nicht aus. Bushs Antwort dazu hatte ihn nicht in Bedrängnis gebracht. Die Geschichte habe die bestehende Situation geschaffen. Bei der Konferenz von Helsinki sei sie bestätigt worden, meinte er. Man müsse von der Realität ausgehen. Die Realität, so Gorbatschow wörtlich, ist im heutigen Europa doch so, dass es zwei deutsche Staaten gibt, beide Mitglieder der UNO und beide souverän. Die Geschichte müsse die Veränderungsprozesse in Europa selbst bestimmen. Eine künstliche Beschleunigung fördert die historischen Prozesse nicht. Sie wäre auch nicht gut für den Frieden und die Stabilität. Gorbatschow hat die politischen Gegensätze nicht hervorgehoben, die Streitpunkte nicht einmal aufgezählt. Er will die Kooperation mit den USA sichern. Ihm ging es vor allem um die Klarstellung seiner politischen Absichten im eigenen Land, in Osteuropa und gegenüber Deutschland. Das scheint ihm gelungen zu sein. Als Erfolg nimmt er aus Malta die Aussicht auf eine stark erweiterte wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den USA mit nach Moskau. Und besonders wichtig, in der Abrüstung stehen erhebliche Fortschritte bevor. Die Verhandlungen in Genf über die Halbierung der Interkontinentalraketenarsenale können im nächsten Jahr beendet werden, erklärt der sowjetische Präsident. Es kann einen Vertrag über den Abbau der konventionellen Truppen in Europa geben und die Sowjetunion und die USA sind sogar einer Einigung über die Ächtung der Chemiewaffen nahe. Krise wäre ja wohl zu milde ausgedrückt im Zusammenhang mit der SED derzeit. Einen Tag nach dem Rücktritt der gesamten Führungsspitze kann man eigentlich nur festhalten, dass die SED auf Druck der Basis in einem desolaten Zustand ist. Ja, die Frage stellt sich, ob die SED am Ende ist. Es handelt sich zweifellos um eine Revolte der Basis gegen die alte Führung. Und die Basis hat eben das verbreitete Gefühl, dass es mit der Partei da niedergeht und zu Ende geht, falls nicht endlich ein radikaler Schnitt eingeleitet wird mit der Vergangenheit. Und deshalb eben hier die Ereignisse am Wochenende. Ein radikaler Schnitt auf zwei Ebenen. Einmal politisch, da sind die Parteiausschlüsse von Honecker, Stoff und Sindermann und anderen Genossen der alten Garde. Der zweite Punkt, der Rücktritt eben von dem alten Politbüro und dem Zentralkomitee, um damit den Weg freizumachen für die politische Erneuerung. Und dann eben die Bildung eines Arbeitsausschusses für die Vorbereitung des außerordentlichen Parteitages im Mitte Dezember. Ein Arbeitsausschuss mit vielen neuen Leuten, neuen Gesichtern an der Spitze. Da ist einmal Herbert Kroker, der Chef des Arbeitsausschusses, der neue Bezirksfürst aus Erfurt und Heinz Albrecht, der Ostberliner SED-Chef. Darunter auch Wolfgang Berghofer, Oberbürgermeister in Dresden und nicht zuletzt Markus Wolf, von dem man ja ohnehin den Eindruck hat, dass er der Regisseur des Ganzen sein könnte. Dieser Arbeitsausschuss soll ja nun den Sonderparteitag vom 15. bis 17. Dezember vorbereiten. Reicht da eigentlich die Zeit? Das muss man sehen. Es sind Arbeitsgruppen gebildet worden und die sollen noch in dieser Woche ihre ersten Thesen und Papiere vorbereiten. Die SED steht nun mal unter diesem immensen Zeitdruck. Sie hat gar keine andere Wahl. Sie muss jetzt schnell handeln, damit überhaupt sie eine Chance haben wird, sich zu bewähren und sich zu erhalten. Sie muss sich umwandeln in eine Partei modernen sozialistischen Zuschnitts, eine Art Linkspartei. Und dafür scheint mir, werden jetzt die Weichen gestellt. Möglicherweise, und darauf läuft es wahrscheinlich hinaus, muss die SED sich spalten. Die alten doktrinären Kräfte werden hinten runterfallen und die neue Führung, eine neue SED kann nur bestehen, wenn es moderne, reformatorische, sozialdemokratische, wenn Sie so wollen, Kräfte ans Ruder kommen. Es müssen neue Gesichter an der Spitze stehen, die Partei muss sich ein neues Programmprofil geben und vermutlich muss sie sich auch einen neuen Namen geben. Nur dann hat sie eine Chance, Vertrauen in der Bevölkerung zu gewinnen. Jetzt geht man davon aus, das wären jetzt Wahlen, dass sie auf 10, 15, 18% käme. Ob die SED einen Erfolg haben wird, ob sie aus diesem Tief herauskommen wird, hängt eben davon ab, wie radikal der Schnitt sein wird mit der Vergangenheit und wie viel Zeit die SED überhaupt hat, um sich zu erneuern, um sich zu renovieren. Und da fällt ja der Streit um den Wahltermin hinein. Je länger die SED Zeit haben wird, um sich zu erneuern, muss man sagen, werden ihre Chancen wachsen. Und eben deshalb fordern ja viele Leute vom Neuen Forum auch einen möglichst frühzeitigen Wahltermin, um einmal zu demonstrieren, welche Größe die SED nun wirklich hat. Es wird wohl auch davon abhängen, was noch alles ans Tageslicht kommt. Für einfache Parteigenossen muss das ja erschütternd sein, was Tag für Tag über die alte Spitze bekannt wird. Ja, es ist natürlich so, dass jetzt sozusagen erstmal die Köpfe an der Spitze rollen und es ist die Frage, die SED ist immerhin eine Massenpartei von über 2 Millionen Mitgliedern und es kann ja nicht so sein, dass nun alle nichts gewusst haben davon, was in der Partei und was in der Gesellschaft geschehen ist. Und man muss natürlich die Frage stellen, wie radikal soll denn nun die Abrechnung mit der Vergangenheit gehen? Sollen nur die Köpfe an der Spitze rollen oder muss das weitergehen? Und wenn es weitergeht, bis hin in die Bezirke, bis hin in die Kreise, bis hin in die Ortsvereine, wenn man so will, dann stellt sich natürlich die Frage, was bleibt denn noch übrig? Wo sind denn die Stabilisatoren des Systems? Sicher, da haben haben wir die Regierung und das ist wichtig. Aber eigentlich muss natürlich das Umdenken nicht nur, der Schnitt mit der Vergangenheit kann sich nicht nur beschränken darauf, dass nun die Leute an der Spitze weggehen, sondern das Umdenken müsste eigentlich viel tiefer reichen. Das jedenfalls hat Christoph Ziemer gesagt, Superintendent in Dresden, den ich vor einigen Tagen besuchte. Und der sagte, das Umdenken muss eigentlich viel tiefer reichen. Wir spielen das mal eben ein. Es ist leicht, dadurch, dass Einzelne zu den Haupttätern gestempelt werden, dass die anderen sich darauf wieder herausreden können. Wir haben nur in einer Weisungssituation gehandelt und die anderen haben das bestimmt und wir haben bloß mitgemacht. Ich denke, auch wenn man die Situation ja nicht wirklich vergleichen kann, gibt es eben doch vergleichbare Situationen, zum Beispiel zur Nachkriegszeit. Wir kennen das von den Nürnberger Prozessen, wo Menschen sich rausgeredet haben darauf, dass sie auf Befehl gehandelt haben. Ich denke, das ist ein Phänomen, möglicherweise des deutschen Charakters überhaupt, dass er in der Pflichterfüllung ein sehr hohes Ziel sieht. Und dadurch, dass er sich versteht in seinem Dienst, als Dienst an einer gemeinsamen Sache, dann um dieses Willen auch bereit ist, humane Kriterien außer Geltung zu setzen. Und das ist ein Vorgang, der neu gelernt werden muss. Ich denke, wir müssen es lernen, dass wir auch durch Befehls- oder Leitungsentscheidungen nicht davon befreit sind, nach unserem Gewissen zu handeln. Und das ist ein unerhört schwieriger Lernstoff. Ja, und das ist ein Lernstoff, den jeden Einzelnen betrifft. Und wenn ich den Ziemer richtig verstanden habe, ist das natürlich auch so, dass zur Schadenfreude eigentlich von westlicher Seite kein Anlass besteht. Ein interessanter Vergleich auch zu den Nürnberger Prozessen. Ist das möglicherweise ein Fingerzeig auf das, was noch alles kommt in der DDR? Also es kommt sicherlich noch manches ans Tageslicht, wenn das so weitergeht in dem Tempo, wie wir das jetzt erleben. Denn es, wie gesagt, es ist ja nicht nur so, dass da einige wenige oben da nur was gemacht haben, sondern es haben natürlich viele mitgespielt in dieser Gesellschaft. Und wenn die SED nun gezwungen ist, die Karten auf den Tisch zu legen und wenn sie wirklich beweisen will, dass sie sich grunderneuert und dann muss sie eben die Wahrheit auf den Tisch legen und dann kann sie nicht bemänteln, dann kann sie nicht vertuschen wollen, so wie das der Grenzführung vorgeworfen worden ist, heute im Neuen Deutschland beispielsweise, dann muss sie eben wirklich reinen Tisch machen und muss von vorne beginnen, mit allen Risiken, die damit für die Partei, für die Zukunft verbunden sind. Egon Krenz wollte ja nicht nur Übergangskandidat sein, er ist nun gerade noch Staatsratsvorsitzender, aber über sein Schicksal muss man wohl nicht mehr spekulieren. Sicherlich nicht. Wenn man die Stimmung in der Bevölkerung kennt und wenn man sich einmal umgehört hat, dann hat Krenz einfach keine Chance. Er ist eben zu stark belastet durch die Vergangenheit. Man kann das eben an seiner Person auch festmachen. Eben seine Haltung zu China beispielsweise und dann die Verantwortung für die Kommunalwahlen, für die Manipulationen dort und nicht zuletzt auch sein Verhalten in der Ossietzky-Schule. Das sind eben drei Dinge, die mit seiner Person verbunden sind und deshalb steht er da in der Verantwortung und deshalb hat er in der Bevölkerung von vornherein keine Chance gehabt. Hans-Jürgen Fink zur Entwicklung in der DDR. Die Basis drängt nun mit Macht, hat dafür ein Instrument, den SED-Arbeitsausschuss zur Vorbereitung des SED-Parteitages Mitte Dezember. Man nimmt die Sache nun in die eigene Hand. Im Abseits jetzt auch die Wendehälse um Egon Krenz. Und der bisherigen Führungsmannschaft der SED geht es, die Staatsanwälte haben alle Hände voll zu tun, an den Kragen. Die Vorwürfe gehen hin bis zur Bereicherung an Volkseigentum, vom Machtmissbrauch einmal ganz abgesehen. Schon jetzt ist von 30 Ermittlungsverfahren, so die Quelle, Ostberlins Innenministerium, die Rede. Spaltung oder gar Auflösung der SED, hat die Partei überhaupt noch eine Existenzberechtigung? Ostberlin-Korrespondent Ulrich Leithold. Der Angestellte eines Ostberliner Devisenhotels gibt sich gar keine Mühe, seine Empörung zurückzuhalten. Wenn bei uns mal abends eine kleine Differenz in der Kasse vorliegt, da ist vielleicht was los, schimpft er, und die verschieben Millionen ins Ausland. Mit die meint er auch den aus der DDR verschwundenen Devisenjongleur Schalk Golodkowski, seit gestern die Nummer 1 auf der Fahndungsliste. Dabei, erregt sich der junge Mann weiter, stand doch über den Schalk schon vor 2 Wochen alles in eurem Spiegel. Erregung, Ärger und Zorn über die kriminellen Machenschaften der Oberen gehen quer durch die Republik. Die Menschen werden immer überzeugter, bisher nur die Spitze eines Eisberges entdeckt zu haben. Besonders stark wirkt die Verbitterung unter den Genossen an der Basis der SED. Viele fühlen sich verraten und verkauft von Leuten, denen sie vertraut haben. Zu lange. In Betrieben haben teilweise zwischen 25% und 40% der Parteimitglieder ihre roten Mitgliedsbücher zurückgegeben. Wer nicht resignierte, ging auf die Straße und am Wochenende vor das Gebäude des Zentralkomitees. Die Basis erzwang den Rücktritt des ZK und des Politbüros unter Egon Krenz. Harte Zeiten für die SED kommentiert heute die parteieigene Berliner Zeitung. Nach dem Parteitag in 11 Tagen werde es die SED-alter Machart nicht mehr geben. Nur wenn die Basis auch dort ihre Forderungen durchsetzen könne, sei eine drohende Spaltung der Partei zu verhindern. Vielleicht. Eine Umbenennung der SED wird in dem Parteiblatt nicht ausgeschlossen. Wie schlecht die Stimmung an der Basis ist, wie weit sich die SED innerhalb ihrer Grundorganisationen selbst in Frage stellt, das wurde heute früh bei einem Studiogespräch von Radio DDR mit einem Vertreter der Basis deutlich. Natürlich habe ich nicht im Einzelnen gewusst oder belegen können, dass Schalk-Golodkowski mit Waffen in Krisenregionen schiebt. Das ist natürlich, mit Verlaub gesagt, eine Riesensauerei und ein wirkliches Verbrechen am Frieden von einer Partei, die ja immer den Frieden auf ihre Fahnen geschrieben hat. Aber dass sowas im Gange ist, hat doch im Grunde genommen jeder erahnt, zum Teil gewusst. Das andere ist, dass unter den Bedingungen, die wir also in dieser Partei hatten, erstmal eine Situation entstanden ist, wo die SED zu einer Gefahr für dieses Land geworden ist. Mhm. Und ich füge hinzu, nach Schalks Geschichten zu einer Gefahr für den Frieden. Das muss uns zu einem ganz neuen Ansatz bewegen. Viele Mitglieder der jetzigen SED wollen als Partei zusammenbleiben, aber in welcher Form und unter welchem Namen, das muss gründlich durchdacht werden. Mhm. Die Frage, die gestern aufgeworfen wurde auf der Demonstration, in Anbetracht, nochmal Stichwort Schalk, ist diese Partei überhaupt noch in Übereinstimmung mit der Verfassung? Die halte ich als Mitglied der Partei für völlig legitim. Ja. Das sind Eindrücke. Und wie gesagt, letztes unter dieser verordneten Einmütigkeit der letzten Jahrzehnte hat sich eine solche Vielfalt von individuellen Sichten und Meinungen entwickelt, das hat jetzt gar nichts mit politischem Profil zu tun, dass es schwer sein wird, wieder zusammenzukommen. Wer heute ins neue Deutschland schaut, der erkennt, dass kleine Veränderungen im Titel den großen Druck der Basis widerspiegeln. Hieß es seit dem 26. Juli 1950 in der Unterzeile jeder Ausgabe stets, Organ des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, so fehlt seit heute dort das ZK. Das neue Deutschland will künftig nicht der Führung, sondern der Parteibasis verpflichtet sein und nennt sich deshalb ab heute Zentralorgan der SED. Bei allen Veränderungen im bisher sogenannten Ostblock, mindestens was das Tempo angeht, haben die Deutschen, die in der DDR die Nase vorn. Fast wie eine Explosion, so erlebte Ost-Berlin am gestrigen Sonntag den Unmut auch der SED-Basis. Die Folge, die gesamte Führungsspitze der SED trat zurück. So überstürzen sich nun erst recht die Ereignisse. Niemand weiß, was in der DDR wird. Alles, so SPD-Chef Jochen Vogel, scheint möglich. Und nun zum Gipfel. Zufrieden mit ihrem Gipfel von Malta, Bush und Gorbatschow. Die Zeit der Stürme zwischen den Supermächten scheint vorüber. In vielem sendet man auf gleicher Wellenlänge. Gorbatschow über Bush, mit dem kann man reden. Und umgekehrt, Gewissheit für den Kreml-Chef. Amerikas Präsident will ihn bei allen ökonomischen Gefährdungen von Perestroika nicht im Regen stehen lassen. Die Atmosphäre stimmt, da kann man leicht auf konkrete Vereinbarungen noch ein wenig warten. Und auch die zum Beispiel in Sachen Abrüstung werden nun schneller kommen als bisher erwartet. Doch die rasend schnelle Entwicklung, ob in Warschau, Prag oder Ost-Berlin, sie soll möglichst unter Kontrolle bleiben. Und eben da macht die deutsche Frage in Ost und West gleichermaßen Sorge. Vor den Verbündeten noch informierte Bush-Bundeskanzler Helmut Kohl über seine Gespräche mit Gorbatschow. Aus Brüssel jetzt Irmtraut Richardson. Mit leichter Verspätung begann heute kurz vor 11:30 Uhr das zweite Gipfeltreffen der NATO in diesem Jahr. Rund um den Verhandlungstisch überwiegend zufriedene Gesichter, geradezu strahlend, der amerikanische Präsident George Bush. Er hatte zu diesem Treffen eingeladen, will direkt aus Malta kommen, die Verbündeten informieren. Die amerikanische Regierung legt nach eigenem Bekunden größten Wert auf diese rasche Konsultation im Rahmen der Allianz. Sie will sich erst gar nicht dem Verdacht aussetzen, als Supermacht im Dialog mit der UdSSR über die Köpfe ihrer Bündnispartner hinweg Absprachen getroffen zu haben. Die Unterrichtung soll zugleich Rechenschaftsbericht sein. Die einzig sorgenvolle Miene in der Runde machte heute Vormittag Großbritanniens Premierministerin Margaret Thatcher. Ihr scheint in der NATO ein ähnliches Schicksal zu drohen wie in der Europäischen Gemeinschaft, nämlich in die Rolle der Außenseiterin gedrängt zu werden. Das sich abzeichnende gute Verhältnis Bush-Gorbatschow, die daraus resultierende grundlegende Übereinstimmung der Supermächte in Fragen der Abrüstung, beurteilt sie eher skeptisch. 2000 Journalisten aus aller Welt verfolgen die Gipfelberatungen hier in Brüssel. Viele von ihnen freuen sich nach den Inselstürmen auf Malta am Sonnenschein in der belgischen Hauptstadt. Und im Augenblick können Sie ihn noch genießen, denn noch sind die Türen des großen Sitzungssaals im NATO-Hauptquartier geschlossen. Bis gegen 1 Uhr wollen die Staats- und Regierungschefs im kleinsten Kreis tagen. Dann erst dürften Nachrichten nach außen dringen, was genau George Bush den Bündnispartnern erläutert hat, ob zum Beispiel Einzelheiten über künftige Abrüstung, Stichwort US-Truppenabzug aus Europa, bekannt geworden sind, ob die Supermächte schon konkrete Maßnahmen ins Auge gefasst haben, um den Reformprozess im Osten Europas zu unterstützen. Und in diesem Zusammenhang wird sicherlich auch die deutsche Frage behandelt, wird die jüngste Entwicklung in der DDR kommentiert werden. Gestern Abend hatte US-Präsident Bush ja bereits schon eine Unterredung mit dem deutschen Bundeskanzler. Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher traf seinen amerikanischen Kollegen James Baker. Genscher sagte danach vor Journalisten, die USA hätten sich über die sich überstürzenden Ereignisse in der DDR nicht besorgt gezeigt. Denn, so Genscher, aus Sicht von Demokraten kann ein Mehr an Freiheit und Demokratie, wie es sich jetzt in der DDR anbahnt, nicht destabilisierend wirken. Es ist ferner nicht auszuschließen, dass Bundeskanzler Kohl ein wenig zur Rechenschaft gezogen und von den Verbündeten gebeten wird, seinen 10-Punkte-Plan zur Deutschlandpolitik näher zu erläutern. Die Wende in Ost-Berlin und damit dorthin zurück, die Wende ohne Grenz, der Mann zur Aufgabe gedrängt von der SED-Basis. Schon eben die Rede vom SED-Arbeitsausschuss zur Vorbereitung des Parteitages Mitte Dezember. Man nimmt die Sache selbst in die Hand. Wer ist der Mann, der diesen Ausschuss führt? Herbert Krocker. Ein Porträt Krockers von Hartwig Heber. Der neue Mann, der die SED als Vorsitzender des neuen Arbeitsausschusses führt, ist einer der vielgerühmten Wirtschaftsgeneräle der DDR, von denen so mancher das Heil erwartet beim schwierigen Unterfangen der Sanierung des Landes. Herbert Krocker, gerade erst zum Parteichef des Bezirks Erfurt aufgestiegen und seit gestern also auch noch Politmanager in der Ostberliner Zentrale, war nämlich einmal Generaldirektor eines der wichtigen Kombinate des Landes. Und er wäre es wohl auch geblieben, wäre er nicht vor 6 Jahren in Ungnade gefallen. Aber es gab politische Differenzen und wie das in solchen Fällen bei der SED üblich war, wurde Krocker schlicht und einfach gefeuert. Dabei hatte er nur das gesagt, was inzwischen Land auf, Land ab Tagesgespräch ist. Dass nämlich vieles an der DDR-Misere an Günther Mittag lag, dem bisherigen Wirtschaftslenker und inzwischen jüngstem Neuzugang in den DDR-Haftanstalten. Es soll in einer abendlichen, feuchtfröhlichen Runde gewesen sein, als Krocker seinem Herzen Luft verschaffte. Der Günther Mittag, der führt uns in schlimme Zeiten, so wird das alles nichts, war er herausgeplatzt. Wie recht er hatte, ist heute kein Geheimnis mehr. Damals allerdings kostete es Herbert Krocker den Job als Generaldirektor des Kombinats Umformtechnik in Erfurt, einem der leistungsstarken Betriebe, der es unter Krokers 18-jähriger Leitung immerhin auch zum Lieferanten für das Wolfsburger Volkswagenwerk gebracht hatte. Sein großes Talent als Wirtschaftsmanager musste der Geschasste daraufhin in kleinerem Rahmen wirken lassen, aber er erwies sich dabei als mindestens so erfolgreich. In Apolda lag ein kleines Gerätewerk für Feuerlöscher darnieder. Krocker brachte es wieder aus den roten Zahlen. Und anschließend, er fühlte sich offenbar gerade richtig in Schwung, sanierte er den Landmaschinenbetrieb Weimarwerk. Jetzt haben den 60-Jährigen die Ereignisse unmittelbar in die Zentrale in Ost-Berlin gespült. Gestern präsentierte er sich der vieltausendköpfigen Menge vor dem ZK-Gebäude in seiner neuen Funktion, gewissermaßen als politischer Sanierer. Die Situation in unserer Deutschen Demokratischen Republik verlangt entschlossenes Handeln. Sie ist entstanden durch das Versagen der Parteiführung, die von der Parteibasis zum Rücktritt gezwungen wurde, durch die Unfähigkeit der früheren Parteiführung, eine konstruktive Politik zur Erneuerung des Sozialismus zu entwickeln und durch ihr Versagen bei der Aufklärung des Machtmissbrauchs früherer Politbüromitglieder und weiterer Funktionäre unserer Partei. In Verantwortung für das Land und für die Partei, legitimiert durch die Sorge um die Zukunft des Sozialismus in unserer Deutschen Demokratischen Republik, übernimmt der Arbeitsausschuss, bestehend aus gewählten Delegierten zum außerordentlichen Parteitag und weiteren Persönlichkeiten mit sofortiger Wirkung die Aufgaben zur Vorbereitung des außerordentlichen Parteitages. Unüberschaubarer Schaden sei dem Sozialismus zugefügt worden, so hatte Herbert Krocker schon vor 10 Tagen, als er mit überwältigender Mehrheit in Erfurt in seinem alten Stammbetrieb zum Delegierten für den bevorstehenden Sonderparteitag gewählt worden war, die Lage eingeschätzt. Die SED müsse ein neues Sozialismusbild entwickeln, dazu gehöre auch die Toleranz und die Achtung vor dem Andersdenkenden. Jetzt aber, und damit kam der Experte zu seinem Fachgebiet, komme es vor allem darauf an, die Wirtschaft zu entwickeln. Die Zukunft der Industrie liege in der Förderung der internationalen Zusammenarbeit, die natürlich auch bis zu Joint Ventures mit kapitalistischen Firmen gehen müsse. Die SED am Ende, eine noch halbwegs funktionierende Regierung unter Hans Modrow. Die Aufdeckung der Skandale um die bisherige SED-Elite, das war zu viel für die DDR-Bürger allgemein und nun auch für die Basis, die Gutgläubigen in der SED. Das alles müsste die Chance für die DDR-Opposition sein. Wobei ganz sicher noch nicht geklärt ist, welchen Bestand werden sie haben, die alten Blockparteien, oder werden auch sie im Strudel der Ereignisse jetzt mitgerissen. Aber die Herausforderung jetzt für die Oppositionsgruppen in der DDR, ist die Aufgabe überhaupt lösbar? Sonst wären nicht bloß einige tausend Demonstranten vor dem Gebäude des SED-Zentralkomitees gewesen, als Günter Schabowski gestern mit bitterem Groll den Rücktritt von Politbüro und Zentralkomitee bekannt gab. Denn hier verabschiedete sich die Ära des gescheiterten Experiments, in Deutschland ohne Demokratie eine östlich inspirierte und ungeliebte Spielart des Sozialismus verwirklichen zu wollen. Das DDR-Fernsehen zeichnete gestern Abend noch einmal die Stationen nach, die in den letzten Wochen für die SED den Abstieg vom Gipfel der Macht bedeuteten. Noch einmal wurde deutlich, wie verblendet die Männer um Honecker waren, dass sie glaubten, auch nach dem Sturz ihres ersten Mannes mit einer begrenzten Reform davonzukommen, um mit fügsamen Koalitionspartnern weiterregieren zu können. Bis zur dramatischen Öffnung der Grenzen lief die Führung deshalb der Entwicklung nach, die sie nicht mehr zu steuern vermochte. Sie tat zu wenig und das noch zu spät. Offenbar merkte sie nicht, dass ihr nicht bloß die Bevölkerung, sondern auch das eigene Parteivolk entglitten war und dass sie die Chance verspielt hatte, an der Spitze der sich rührenden Reformbewegung der historischen Nemesis zu entkommen. Es klingt unglaublich, aber das alte Politbüro muss trotz des ständig zunehmenden innenpolitischen Drucks gehofft haben, durch Öffnen einiger Sicherheitsventile eine Explosion verhindern zu können. Wenn man nur an Gewalt in den Straßen denkt, war diese Taktik sogar erfolgreich, denn der große Zusammenprall zwischen Demonstranten und Panzern blieb aus. Doch zum eigenen Überleben reichte die Vernunft der Funktionäre nicht, die in einem Wolkenkuckucksheim eigener Prägung lebten und erst aufwachten, als es zu spät war. Niemand trauerte ihnen nach, am wenigsten die Reformer der SED, die nun vor einem Scherbenhaufen sitzen und beim bevorstehenden außerordentlichen Parteitag die Spaltung der Einheitspartei befürchten müssen. Ihre neue Linie wird die eines pragmatischen Sozialismus sein, der für die Bevölkerung patriotisch verbrämt wird. Und wenn das Volk auf die idealistischen Stimmen seiner Schriftsteller vom Schlage Christa Wolfs und Stefan Heims hört, wenn die Menschen in ihrer Mehrheit tatsächlich einen armen, ehrenhaften Sozialismus dem Verbund mit der Bundesrepublik vorziehen sollten, dann könnte die SED nach einer schmerzhaften Selbstreinigung vielleicht noch einmal eine Rolle in diesem Land spielen. Nur sieht es danach im Augenblick nicht aus. Die wirtschaftliche Misere ist groß, sehr groß. Und viele zwischen der Insel Rügen und dem Thüringer Wald wollen ein besseres Leben, ganz gleich unter welcher Flagge. Doch ihre Entscheidung fällt nicht heute oder morgen. Und Bundeskanzler Kohl wird bei seinem bevorstehenden Besuch in der DDR mit Männern verhandeln, die weder alt noch neu sind. Im Kabinett Modrow bestimmen vorläufig die SED-Reformer, welcher Kurs gesteuert wird. Sie verkörpern eine Übergangsregierung, die das Überleben zu garantieren hat, bis nach Neuwahlen im nächsten Herbst der Wille des Volkes eindeutig sprechen kann. Die DDR ist mit den Reformern gut bedient, vor allem, wenn sie so bald wie möglich einige Vertreter der neuen politischen Gruppen an der Macht beteiligen. Die Mittags- und Tischs in Untersuchungshaft und noch so mancher anderer Herrenjäger. Ein Staatssekretär Alexander Schalk-Golodkowski auf der Flucht vor dem DDR-Staatsanwalt. Die Unbestechlichen der SED, sie waren korrupt. Hans-Jörg Schulz, unser Mann in Genf, hat recherchiert, wie viel DDR-Geld eigentlich auf den an sich geheimen Nummern konnten in der Schweiz. Die neuesten Gerüchte bringen selbst abgebrühte Banker in Zürich und Genf ins Staunen. Bis zu 100 Milliarden Mark sollen Honecker und die Seinen zwischen Boden und Genfersee deponiert haben. Für mich ist das unvorstellbar, kommentierte ein Sprecher der Schweizerischen Bankgesellschaft heute Morgen das Gerücht, berief sich bei weiteren Nachfragen aber rasch auf seine Schweigepflicht. Den Stein ins Rollen brachte am vergangenen Freitag der liberale Abgeordnete Gerd Stegemann von der NDPD, als er vor der DDR-Volkskammer die Vermutung äußerte, die alte SED-Führung habe auf eidgenössischen Nummernkonten Devisen und Gold im Wert von 100 Milliarden Mark gehortet. Der Dresdner Abgeordnete gehört der neuen DDR-Parlamentskommission an, die Amtsmissbrauch und Korruption in der Amtszeit von Erich Honecker untersucht. Gegenüber einer Schweizer Zeitung sagte Stegemann, er werde Ministerpräsident Hans Hans Modrow um eine rasche Intervention bei der Berner Regierung bitten. Nach den Vorstellungen des liberalen Abgeordneten soll die Schweizer Regierung so rasch wie möglich die Geheimkonten sperren, damit nicht Leute vom Schlage des geflohenen SED-Devisenbeschaffers Alexander Schalk-Golodkowski an die gehorteten Milliarden herankommen können. Sowohl bei der Berner Regierung als auch bei den Großbanken ist man über den Vorstoß des Volkskammerabgeordneten allem Anschein nach wirklich überrascht worden. Einmal waren Fluchtgelder ausgerechnet aus der DDR überhaupt kein Thema in der seit Jahren anhaltenden innenpolitischen Diskussion über Kapitalflucht. Zum anderen aber klingt die genannte Summe auch in den Ohren von Schweizer Bankern als geradezu astronomisch. 100 Milliarden Mark, das ist das Dreifache des Bundeshaushaltes der Eidgenossenschaft für 1989 und das ist das 30-fache jener Kapitalsumme, die der bisher als absoluter Spitzenreiter in Sachen Kapitalflucht geltende Ferdinand Marcos auf Schweizer Konten gesammelt haben soll. Hinzu kommt, dass auch die stärksten politischen Gegner des Schweizer Bankgeheimnisses bisher von einer Höchstsumme von 300 Milliarden Mark an internationalen Fluchtgeldern auf eidgenössischen Banken ausgegangen waren. Sollten Regierung und Banken in der Schweiz tatsächlich dem Verdacht des Volkskammerabgeordneten Stegemann nachgehen, so wäre ein Rechtshilfeersuchen durch die Regierung Modrow nötig, ähnlich wie es die philippinische Ministerpräsidentin Corazon Aquino in Sachen Fluchtgeldern Marcos eingereicht hat. Und auch dann würden die internen eidgenössischen Untersuchungen sich über Jahre hinziehen, da bei einem komplizierten Rechtsverfahren mit zahlreichen Einspruchmöglichkeiten es äußerst schwierig ist, an Vermögenswerte auf Geheimkonten heranzukommen. Auskunft erhält man bei den Schweizer Banken nur über offizielle Zahlen. So geben sie gerne kund, dass die Nettoverschuldung der DDR gegenüber den Schweizer Banken sich zum Jahresende 1988 auf knapp 800 Millionen Mark belief. Die offiziellen Guthaben und Treuhandanlagen aus der DDR in der Schweiz belaufen sich auf 500 Millionen Mark. Da gemeinhin die Diskretion als die Seele des Schweizer Bankgeschäftes gilt, lässt sich bis auf Weiteres nur vermuten, dass die wahre Höhe des DDR-Fluchtkapitals in Zürich und Genf irgendwo zwischen 500 Millionen und 100 Milliarden liegt. Was macht die FDP? Und damit anderes Thema. Sie rückt der CDU zu Leibe. Was den Deutschlandplan des Kanzlers anbetrifft, Lambsdorffs Vorwurf an die Union, was sollen die immer neuen Grenzdiskussionen? Eine völlig abwegige Kritik, so schon Freitag letzter Woche Volker Rühe, der CDU-Generalsekretär. Braut sich da in der Bonner Koalition etwas zusammen? Auch heute noch einmal Kritik von Lambsdorff, Pressekonferenz in Bonn zur Lage in der DDR. Wir brauchen eine sachliche Ergänzung, nämlich die Bestätigung der polnischen Westgrenze, die fehlt uns darin. Aber im Übrigen sind wir mit den 10 Punkten inhaltlich als Arbeitsgrundlage einverstanden. Also, dass es hier inhaltliche Meinungsverschiedenheiten gäbe, ist auch nach dem heutigen Ergebnis der Präsidiumsbesprechung nicht richtig. Richtig ist, ich wiederhole es, die eine Ausnahme, Behandlung der Grenzfrage, wo wir die Bundestagsentscheidung vom 8.11.1989, wie Sie wissen, nach wie vor für maßgeblich halten. Und richtig ist auch, dass unsere Verfahrenskritik, nämlich dies vorher nicht mit unseren Partnern im Osten und im Westen abzustimmen und sie darauf vorzubereiten, aufrechterhalten wird. Wir haben den Eindruck, dass die Reaktionen, die wir aus unseren Nachbarländern hören, die Richtigkeit unserer Kritik bestätigen. Ich halte das nicht für eine tiefgreifende und aufregende und ernsthafte Krise der Koalition, wie das in einigen Kommentaren dargestellt ist. Ich habe mir das mit Interesse durchgelesen. Das halte ich für übertrieben. Kohls 10 Punkte Deutschlandplan und die Frage, die Liberalen auf Konfrontationskurs in der Bonner Koalition, Wolfgang Wiedemeyer. Franz Josef Strauß ist tot. Der von ihm so oft inspirierte Streit in der christlich-liberalen Koalition hat ihn überlebt, wird von Graf Lambsdorff, FDP, gekonnt fortgesetzt. Am vergangenen Wochenende ging er auf einem kleinen Parteitag der FDP in Celle mit dem größeren Koalitionspartner oder muss man schon sagen, dem noch Koalitionspartner so hart ins Gericht, wie man es in jenen Jahren, als von München aus der Koalitionskrach andauernd auf der Tagesordnung stand, Franz Josef Strauß auch nicht besser betrieb. Ausgerechnet jetzt, wo Einheit und Gemeinsamkeit die gesamtdeutschen Stichworte sind, geht der FDP-Vorsitzende unter jubelnder Zustimmung seiner Parteifreunde auf Kollisionskurs zum gemeinsamen Kanzler. Die Überreaktion des Grafen auf die 10 Punkte des Kanzlers werden durch neue Existenzängste der FDP etwas verständlicher. Das klingt vielleicht etwas komisch, wenn man die Meinungsforschung zu Rate zieht, die der FDP derzeit mindestens 9% gibt. Aber Graf Lambsdorff muss natürlich weiterdenken. Und da mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die deutsche Frage zur Frage aller Fragen im Bundestagswahljahr 1990 hochgeschaukelt wird, kommt Helmut Kohl mit seinem Alleingang in 10 Punkten den Liberalen in die Quere. In der berechtigten Sorge, dass die Kanzlerunion der Genscher FDP, die bekanntlich seit 1969 den Alleinvertretungsanspruch auf die bundesdeutsche Außenpolitik erhebt, in Fragen der Föderation, Konföderation oder gar Wieder- bzw. Neuvereinigung beider deutschen Staaten den Freien Demokraten die Show stiehlt, sah sich Graf Lambsdorff herausgefordert, auf den Putz zu hauen. Es ist ihm ziemlich schnuppe, dass er damit gegen das Kanzlerpostulat verstößt, dass man in der Koalition lieber miteinander als schlecht übereinander reden sollte. Bei allem Verständnis für die Profilneurose der FDP und für die Verärgerung des kleinen Koalitionspartners, dass Kohl es nicht für nötig hielt, seinen 10-Punkte-Plan vorher mit der FDP oder zumindest mit dem Vizekanzler abzusprechen, ist jedoch Lambsdorffs Äußerung, die CDU allein hätte uns bis heute bei der Überwindung der Teilung keinen Schritt vorangebracht und die Abrüstung habe sie stets blockiert, eine kühne Behauptung. Hat sich denn etwa nicht seit 1982...